der den Tod in sich an und Enkel tragen. Denn nur das Blut bleibt, wenn man geht in seinen Kindern und Erben. Pflanz dich hinauf, ein ewiger Weg, und du wirst niemals sterben. Halte es immer rein, denn es ist nicht nur dein. Es kommt von so weit her und es muss noch fließen so weit hin. Es ist von tausend Ahnen schwer und alle Zukunft schön darin. Darum halt es rein, das Kleid deiner Unsterblichkeit, Unsterblichkeit. Das Band der Geschlechter lebt in dir fort und so wird es auf ewig noch brennen. Denn reines Blut ist ein sicherer Ort, darin kann man Gott erkennen. Schau in dein Antlitz, dort wirst du sie sehen, all jene, die vor dir gewesen. In dir das verwahrte Buch zu verstehen, nur deine Art kann darin lesen. Du bist nicht nur heute hier, sei dir gewiss, tausend Jahre vor und noch tausend nach dir bist. Solange die Ahnenkette hält, ist dein Blut noch nicht verronnen. Und solange unsere Art noch lebt, haben sie noch nicht gewonnen. Des Lebens, ein Träger durch die Zeit. Du bist das Tor zur Zukunft, die Brücke zur Vergangenheit. Vernimm, wer dann die Stimme und schreite durch das Licht. Was wichtig war an dir, wird bleiben, es überdauert dich. Leb nicht nur heute, sondern lebe für immer. Setz dir ein Denkmal zwischen all diesen Trümmer. Lebe für ewig, lebe für immer. Fleisch und Blut sind ein magischer Schimmer.